Hallo, liebe Königinnen. So langsam, aber sicher kommen die Festtage näher und jetzt auch die Zeit der Weihnachtsgeschenke. Es ist zwar anstrengend, aber irgendwie auch sehr schön, wenn man mit den Kindern Weihnachtsgeschenke für Grosseltern, Gott der Götti oder den Papa, den König, kann basteln. Ich versuche jedes Jahr Geschenke zu basteln, die die Beschenkten gut brauchen können und vor allem, die sich auch verbrauchen. Ich glaube, wir in unserem Breitengrad haben alle genug Material und Sachen, die noch rumstehen, bringen irgendwie niemand etwas. Und am Schluss landet es noch im Kübel. Dieses Jahr haben wir Säufe selber gemacht und Bodysalz. Zutaten gibt es entweder in Bastelläden oder auf Online-Shops für Bastelsachen. Man braucht so eine Säufemischung, die man aufwärmen muss und dann können die Kinder verschiedene Farben reintun. Auch noch Duftessenzen. Beim Bodysalz kann man das in grossen Säcken kaufen und auch dort mit Farben und zum Beispiel noch Rosenblätter oder verschiedenen Duftöl ein bisschen aufpeppen und dann in kleine Säckchen oder kleine Kübelchen verpacken. So können die Beschenkten mal ein entspannendes Bad nehmen, das geniessen und das Weihnachtsgeschenkchen schön verbrauchen. Wichtig denke ich auch, dass man sich nicht zu viel vornimmt und nicht Bastelsachen machen will, die zu lang gehen. Weil Kinder, je kleiner, desto weniger, mögen einfach nicht so lang. Sonst passiert nämlich das, was mir auch schon passiert ist, bis man alles vorgeholt hat, alles parat gemacht hat und alles aufgestellt hat und den Kindern erklärt hat, wie es geht, mögen sie nicht mehr und rennen davon. So Säufen machen geht alles in allem etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten und dann muss man es nur noch trocknen lassen. Das hält es gerade etwa aus. Zumindest meine drei. Wir haben die erwärmte Säufenmasse einfach in so kleine Silikonbachförmchen reingegossen. Die, die man für kleine Küchli oder für Praline brauchen kann. So gibt es auch nicht so riesige Klümpen, sondern herzige kleine Säufeli. Und wenn man die Bachform gut ausspielt, nachher, kann man die wieder zum Bachen brauchen. Ich wünsche euch eine schöne Bastelzeit, liebe Königinnen.